Kundgabe 5428. Empfangen durch Bertha Dudde am 4.7.1952. Vergib uns unsere Schuld. Vergebet einander, wie ich euch vergebe. Ihr Menschen lasset noch zu oft Feindschaft walten. Ihr könnet noch nicht euren Feinden Liebe geben und ihnen die Schuld vergeben. Ihr seid noch erfüllt von Zorn gegen sie. Ihr wünschet ihnen nichts Gutes, selbst wenn ihr euch böser Wünsche enthaltet. Ihr übet nicht die nötige Geduld und brauset auf, so ihr beleidigt werdet, und lebt daher noch lange nicht in der Nachfolge Jesu. Die Liebe ist in euch noch nicht so mächtig geworden, dass sie für einen feindlichen Gedanken keinen Raum mehr lässet. Ihr sehet nicht den Bruder in eurem Nächsten, ansonsten ihr ihm vergeben würdet und eine Kränkung nicht so schwer empfändet. Und doch soll ich euch eure Schuld vergeben, die ihr doch mir gegenüber ebenso feindselig handelt, ansonsten ihr ohne Schuld wäret. Meine Liebe zu euch ist übergroß, und die ernste Bitte um Vergebung eurer Schuld lässet euch eurer Schuld ledig werden. Und dennoch muss ich eine Bedingung daran stellen, dass ihr auch euren Schuldnern vergebet, so ihr meine Vergebung erlangen wollet. Ich muss es deshalb tun, weil ihr doch den festen Vorsatz fassen sollet, die Sünde nicht mehr zu tun. Und weil zu diesem Vorsatz auch die Liebe zum Nächsten in euch sein muss, der gegen euch schuldig geworden ist. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Du sollst ihm keine Sündenschuld nachtragen. Denn jeder feindselige Gedanke ist nicht geeignet, Gegenliebe zu erwecken, wohingegen die Liebe, die du deinem Feind erweisest, auch in ihm Regungen erweckt, die positiv zu werten sind. Jeder ungute Gedanke an einen Menschen wird von bösen Kräften aufgenommen und übertragen auf jenen, und er kann keine gute Wirkung haben, weil Böses nur Böses gebärt und darum stets nur Böse erwidert wird, was die Kraft des Bösen rasch vermehrt und darum also negativ wirket. Ihr aber sollet dem Bösen Gutes entgegensetzen, um abzuschwächen und zu wandeln zum Guten, was böse ist. Ihr sollet gute Gedanken hinaussenden und auch euren Feinden nur Gutes wünschen, weil ihr dadurch die schlechten Kräfte verjaget, weil sich die guten Gedanken erlösend auswirken, also Groll und Hass sänftigen, wieder gute Regungen erwecken und sogar den Feind zum Freund zu wandeln vermögen, weil die Liebekraft stets eine gute Wirkung hat. Darum solltet ihr dann erst Vergebung finden bei mir, wenn ihr auch euren Schuldnern vergeben habet. Denn wie kann ich milde sein zu euch, die ihr noch streng urteilet und Feinde habet, weil ihr selbst die Feindschaft aufrechterhaltet? Wenn meine Liebe euch die Schuld vergibt, so lasset auch eure Liebe Nachsicht walten. Denket im Guten an eure Feinde, vergebet denen, die euch beleidigt haben. Lasset immer die Liebe in euch urteilen, und diese wird sicher vergeben wollen, denn wo Liebe ist, kann Hass und Rachegefühl nicht bestehen. Wo Liebe ist, bin ich selbst. Und ich urteile wahrlich nicht lieblos. Ich vergebe euch eure Schuld, wie ihr vergebet euren Schuldigern. Amen.